Jo, Farid, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du warst doch mal richtiger Rapper, du warst immer Macho-Rapper. Was ist das für Mädchenmusik? Wie, Alter? Was sagst du denn, Alter? Ich war immer nur Rapper, Alter. Wann hast du eigentlich das letzte Mal richtig gerappt? Immer, ich rap immer, Alter. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, du, Alter, du machst nur so Sing-Sang-Sachen, Alter, wie T-Pain. Ja, gut, das auch nicht. Hab ich schon gesagt, Alter. Sollen wir einfach mal übernehmen? Ja, 100%ig, Alter. Ja? Na komm. Komm! Ich komm mit deinem Butterfly im Orgy, kein Comedy, kein Wannabe. Komm in deine Villa mit der Gun, alle deine Bodyguards, ich überrolle sie. Im Porsche Jeep, auf Kokain, alle Motherfucker wollen groß verdienen. Gebe deiner Mutter meinen Dick und ficke radikaler wie ein Pornofilm. Radikaler Taliban, ich komm mit deinem Ballermann in deine Wohnung, kenne deine Banner, wenn sie meint, die wären auf Bodybuilder, Kriminelle, keiner kann im Cadillac, wollen keine Beef. Kein Mutterficker, der hier kämpfen will, ein Apparat und dann fällst du hin. Rein, Anabolik aus Tschernobyl, zeig deine Gang, aber wer ist King? Ich, denn ihr trifft mich im Club mit übler Miene und mein Zauber. Trick, guck, ich lass Stühle fliegen. Ich will Mütter knallen und deine Jungs stehen hinter dir, aber nur wenn Schüsse fallen. Ey, yo, Rap ist wie Olympia, ich zieh den Ballermann hier draußen. Schieße in die Luft und alle fangen an zu laufen. Ich knall dich übern Haufen, jeder Gangster wird gefickt. Farid Gangbang, der allerletzte Rapper, der noch ist. Ich komm mit Kollegen und zerfick ein paar MCs, denn langsam ist deutscher Rap nur noch ne Stimme zu dem Beat. Ich bin kein Reporter, doch berichte von der Street. Jung, brutal, gut aussehen, wir zwei Dissen aus Prinzip. Ich komm mit Kollegen und zerfick ein paar MCs, denn langsam ist deutscher Rap nur noch ne Stimme zu dem Beat. Ich bin kein Reporter, doch berichte von der Street. Jung, brutal, gut aussehen, wir zwei Dissen aus Prinzip. Die personifizierte Boshaftigkeit. Ey, nach diesem Tape ist in Deutschland jede Person infiziert mit Boshaftigkeit. Das ist JBG2, alle mal da weg, Bitch, mach den Weg frei. Die Hassler gehen steil, die Reinhold Messner, zwei voll Rapper mit der Hand an der Glock, wir gehen ab wie Cagefight. Machen aus deinem Spaß die Face breit, Tape 2, MCs fallen auf die Knie. Es ist kalt in den Streets, ich halte den Jeep, vergewaltige G's. Und egal, ob ich Rapper mit der Pumpgun schieß oder alternativ mit der Walter, das Sieb ist die Bam, Bam, Bam. Jeder Ballermann knallt, deine Hand pumps auf den Asphalt in den Streets. Und ich ticke wieder Cannabis an deine Mama, mache deine Mille bei illegalen Pokerduellen. Öffne deine mitteinigen Nobelmodelle, geh das Koka bestellen bei Drogenkartellen. Fliege deine Mimmel über Ozean, Welle nach Polen, wenge dort einige Fotomodelle. Komm im Anzug nachts, allein mein Handschuh fahren, denke doppelt so groß wie deine Wohnungstoilette. Und du bist der Battle mit dem Überboss, bitte mach mal langsam, lass es lieber. Karte Nemo mit der Magnum-Pistole, die mit mir weg wandern, wie Justin Bieber. Ich fliege nach Afrika, mache Safari-Jagd mit Pump, ganz vom Waffendealer. Komm in mein Haus und ich zeige dir mit Tierköpfe an der Wand als ein Schattenspieler, ey. Ich komm mit Kollegen und zerfick ein paar MCs, denn langsam ist deutscher Rap nur noch ne Stimme zu dem Beat. Ich bin kein Reporter, doch berichte von der Street. Jung, brutal, gut aussehen, wir zwei Dissen aus Prinzip. Ich komm mit Kollegen und zerfick ein paar MCs, denn langsam ist deutscher Rap nur noch ne Stimme zu dem Beat. Ich bin kein Reporter, doch berichte von der Street. Jung, brutal, gut aussehen, wir zwei Dissen aus Prinzip.